Kurt, ein neuer Fall von tödlicher Polizeigewalt gegen Schwarze hat in den USA Empörung ausgelöst. In einem Handyvideo ist zu sehen, wie ein weißer Polizist in North Charleston in South Carolina einen flüchtenden Mann von hinten erschießt. Gegen den 33-Jährigen wird offiziell wegen Mordverdachts ermittelt. Der Polizist sitzt hinter Gittern. Die Mordanklage wird geprüft. Er hatte 8-mal auf den unbewaffneten Schwarzen geschossen, als der davonlief. 4-mal wurde der Mann getroffen. Er starb noch am Tatort, wo der Beamte ihm noch Handschellen anlegte. Das Video, das von einem Augenzeugen aufgenommen wurde, ist grausam anzusehen. Das FBI ermittelt und arbeitet mit den örtlichen Behörden zusammen. Die Bürger in North Charleston haben zu einem Protestmarsch vor dem Rathaus aufgerufen. Die Hälfte der Bevölkerung dort ist schwarz. Aus den USA, Tina Eck. Kreml-Chef Putin hat dem schuldengeplagten Griechenland Kredite für große Infrastrukturprojekte in Aussicht gestellt. Zwar habe die Regierung in Athen keine Finanzhilfe bei Russland beantragt, doch seien Kredite für konkrete Projekte möglich, sagte Putin nach einem Treffen mit dem griechischen Regierungschef Tsipras in Moskau. Unter anderem sprachen die beiden über eine Beteiligung Griechenlands an der geplanten russischen Gaspipeline Turkish Stream, die russisches Gas durch das Schwarze Meer nach Südosteuropa pumpen soll. Die seit Anfang März verschwundene 14-jährige Josephine aus der Nähe von Berlin ist in Südfrankreich aufgetaucht. Sie wurde heute gemeinsam mit ihrem 47 Jahre alten Onkel aufgegriffen. Das bestätigte die Polizei in Béziers, südlich von Montpellier. Hellrote Haare, blasse Haut, rote Wangen. Das Foto von Josephine ging durch die Medien. Seit rund 5 Wochen war die Schülerin aus Brandenburg verschwunden. Durchgebrannt mit ihrem 33 Jahre älteren Onkel. Aus Liebe, wie ihre Familie und die Polizei vermuteten. Jetzt haben Ermittler die beiden nahe eines Campingplatzes an der Küste in Südfrankreich entdeckt. Die beiden sind zu einer Polizeistation gebracht worden. Das Mädchen sei in Sicherheit, hieß es. Die Eltern sind schon auf dem Weg, um ihre Tochter dort abzuholen. Aus Berlin, Christina Wienand. Ein Hund hat in Warstein für einen außergewöhnlichen Rettungseinsatz gesorgt. Der 16 Jahre alte Yorkshire Terrier Nicky war in der Nacht spurlos verschwunden. Stundenlang hatten seine Besitzer nach dem fast blinden und tauben Tier gesucht, bis Kinder ein undefinierbares Bellen am Straßenrand hörten. Der Hund war rund 100 Meter durch ein schmales Entwässerungsrohr gekrochen und saß dort fest. Feuerwehr und ein Tiefbauunternehmer konnten den Ausreißer in einer fast 4-stündigen Aktion unverletzt bergen, nachdem die Straße aufgerissen worden war. Das Wetter bei Radio Heimatmelodie. Zum Wetter. Die aktuelle Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes. Im Südwesten und am Alpenrand ist es weitgehend klar. Ansonsten ist der Himmel über Deutschland bedeckt oder bewölkt. Gebietsweise ist leichter Regen möglich. In der Nacht bleibt es besonders im Norden und Osten bedeckt und gelegentlich nieselt es. Die Temperaturen sinken auf 6 bis minus 2 Grad. Morgen ist es im Westen und Süden sonnig, sonst wird es neblig trüb. Am Freitag wird's fast überall sommerlich. Am Samstag kommt dann wieder der Wechsel. Die Heimatmelodie am Nachmittag.